Diese hätte nun bereits ihr Testament gemacht, was Lisaveta bekannt war, hätte ihr aber keine einzige Kopeke vermacht, sondern nur die bewegliche Habe wie Stühle und andere Möbelstücke. Das ganze bare Geld sei für ein Kloster im Enschen Gouvernement zu ewigen Seelenmessen bestimmt. Lisaveta sei Kleinbürgerin, nicht aus dem Beamtenstand, unverheiratet, ungewöhnlich plump gebaut, übergroß mit großen Füßen, gehe ewig in schiefgetretenen Schuhen, sei aber immer reinlich gekleidet. Was jedoch den Studenten am meisten belustigte, war, dass Lisaveta alle Augenblicke schwanger wurde. »Aber du sagst doch, sie sei hässlich«, bemerkte der Offizier. »Ja, sie hat eine wettergebräunte Gesichtsfarbe, sieht aus wie ein verkleideter Soldat, ist aber sonst, weißt du, nicht hässlich. Sie hat so ein gutes Gesicht und gute Augen, sehr gute Augen. Du siehst ja, dass sie vielen gefällt. Sie ist still, sanft und anspruchslos, zu allem bereit. Ihr Lächeln aber ist sogar einnehmend.« »Dir scheint sie ja auch zu gefallen«, fragte der Offizier lachend. »Ja, ihrer Seltsamkeit wegen. Doch was ich dir sagen wollte, eben diese verfluchte Alte könnte ich, weißt du, glatt ermorden und berauben. Und ich versichere dich, ich täte es ohne die geringsten Gewissensbisse«, fügte der Student erregt hinzu. Der Offizier lachte wieder auf. Raskolnikow aber fuhr zusammen. Wie seltsam dies alles war. »Erlaube mal, ich will dir eine ernste Frage vorlegen«, ereiferte sich der Student. »Ich habe soeben natürlich nur gescherzt, aber schau. Einerseits ist da ein dummes, bedeutungsloses, minderwertiges, böses, krankes, altes Weib, das kein Mensch braucht, das im Gegenteil allen schadet, das selbst nicht weiß, wozu es lebt und das morgen von selbst sterben wird. Verstehst du? Verstehst du?« »Nun ja, ich verstehe«, antwortete der Offizier und sah aufmerksam seinen in Eifer geratenen Freund an. »Höre nun weiter. Andererseits gibt es viele junge, frische Kräfte, die unnütz zugrunde gehen, ohne Hilfe und das zu Tausenden und aller Orten. Hunderttausende gute Taten und Hilfeleistungen könnte man für das Geld der Alten tun, das einem Kloster zufallen soll. Hundert, vielleicht tausend Existenzen könnten damit auf den richtigen Weg gebracht werden. Dutzende von Familien könnten vor Bettelarmut, Verfall, Untergang, Lastern, vor Geschlechtskrankheiten und Siechenhäusern bewahrt werden. Und all das für ihr Geld.